wenn du jemals findest dich gefangen mitten im Meer. Ich durchstreif die Welt und find dich. Wenn du jemals bist verloren in der Dunkelheit und siehst nichts mehr. Ich bin das Licht, das für dich. Wir erkennen, was uns ausmacht, wenn man uns ruft zu einem Freund in Not. Du kannst zählen auf mich wie 1, 2, 3, ich werd da sein. Und ich weiß, wenn ich dich brauch, kann ich zählen auf dich wie 4, 3, 2, du wirst da sein. Denn das ist, was nen Freund ausmacht, oh ja. Ja, wenn du drehst dich und dich wälzt und du kannst nicht schlafen, nein. Ich sing dich dabei ein Lied dir. Und wenn jemals du vergisst, was du für mich kannst sein, jeden Tag werd ich es an dir. Oh, wir erkennen, was uns ausmacht, wenn man uns ruft zu einem Freund in Not. Du kannst zählen auf mich wie 1, 2, 3, ich werd da sein. Und ich weiß, wenn ich dich brauch, kann ich zählen auf dich wie 4, 3, 2, du bist da rein. Denn das ist, was nen Freund ausmacht, oh ja. Immer meine Schulter zum Weinen. Ich lass nie dich gehen und werd stets bei dir bleiben. Du kannst zählen auf mich wie 1, 2, 3, ich werd da sein. Und ich weiß, wenn ich dich brauch, kann ich zählen auf dich wie 4, 3, 2, du wirst da sein. Denn das ist, was nen Freund ausmacht, oh ja. Du kannst zählen auf mich, wie ich kann zählen auf dich.